Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Und sie sind froh über das diesseitige Leben. Aber das diesseitige Leben zählt im Jenseits nur als vergänglicher Nießbrauch.